1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Leute. Wir sind alle sehr gespannt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt Übernatürlich. Ich möchte sehr gerne mit euch sprechen über Hellsehen, über Geistererscheinungen, über Spukgeschichten, über Spontanheilungen, über Telepathie, über Magie, über Voodoo. Alles, was man so in den Bereich des Übernatürlichen einordnen kann. Habt ihr so etwas schon erlebt? Habt ihr vielleicht selbst sogar eine Begabung für das Übernatürliche? Wenn dem so ist und ihr gerne darüber reden wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr anruft. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Übernatürlich. So, und die erste Anruferin heute Nacht heißt Gabi. Sie ist 60 Jahre alt und wird uns jetzt auch vermutlich etwas Übernatürliches erzählen. Hallo, Gabi. Hallo. Hallo. Hallo, Domian. Hallo. Guten Abend. Oder guten Morgen schon. Sagt man so, genau. So. Ja, ich habe, das ist schon einige Zeit her, das ist in den 70er Jahren gewesen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ja. Und da habe ich einen Traum gehabt, einen fürchterlichen Traum. Das war, ich habe einen Mord geträumt und das war in unmittelbarer Nähe. Und zwar, ich habe im Ruhrgebiet gewohnt damals und das war auf dem Zechengelände. Das war aber mittlerweile ein großer und ein was? Da war gerade ein großer Parkplatz. Ein großer Parkplatz. Ja, ja, da war auf diesem Zechengelände war das erste Einkaufszentrum damals gebaut worden, das Bero Center damals. Wir reden jetzt von einem Traum, das hast du geträumt. Du hast geträumt auf. Ja, das habe ich geträumt. Ja. Und also diese Angst, ich habe diese Angst immer mitgekriegt von dem Mann. Also der hatte fürchterliche Angst gehabt, weil er umgebracht worden ist oder weil die dabei waren, ihn umzubringen. Mhm. Und im Traum warst du quasi Zeugin dieses Mordes. Ja. Du standst irgendwie daneben. Ja. Ja. Bitte? Du standst im Traum so daneben und hast gesehen, wie der Mann. Und als und dann wurde der weggetragen. Also der war tot und wurde weggetragen von ein paar Leuten. Mhm. Und hatte eine Decke über den Kopf, also über sich so eine Pferdedecke war das, werde ich nicht vergessen. Auf jeden Fall ist die Decke immer runtergefallen von seinem Gesicht und ich habe immer das Gesicht von ihm gesehen. Er war so Anfang 40. Mhm. Und immer noch, ich unterstreiche, immer noch im Traum. Ne? Ja, ja. Alles ist Traum. Noch. Traum. Ja. Und ich bin also morgens schweißgebadet aufgewacht und ich war eine junge Frau. Mein Mann damals, der war für solche Dinge gar nicht zu haben. Ich konnte dem sowas gar nicht erzählen. Mhm. Und habe dann an dem Morgen meine Schwester angerufen, weil ich so fertig war von diesem Traum. Mhm. Und, das war so nachts 2 Uhr, 3 Uhr oder so, wo das passiert ist. Wo du das geträumt hast. Wo das passiert ist. So. Naja, auf jeden Fall stand das dann in der übernächsten Morgen in der Zeitung. Und ich sehe das Bild von dem. Moment, jetzt müssen wir mal erklären. Das heißt, es ist wirklich ein Mord passiert. Ja, ja. Ja, das hast du nicht genau so klar erzählt. So in der Zeitung. Ja. Und dieser arme Mann, der Junge, so anfangen. Jetzt ist die Leitung so schlecht, dass wir dich gar nicht mehr verstehen können. Also, da ist tatsächlich ein Mord passiert in der Nacht. Ja. In dieser Nacht, in der du das geträumt hast. Ja. Ja. Und dann war auch das Bild von dem Mann in der Zeitung. Mhm. Und ich habe das ja auch meiner Schwester damals so erklärt. Ich habe die an der Arbeit damals angerufen und die kam dann auch an dem Morgen, als das in der Zeitung stand. Entsprach denn das Bild, was du in der Zeitung gesehen hast, dem Bild, das du im Traum gesehen hast? Ja. War das dasselbe Gesicht? Ja, dasselbe Gesicht. Mhm. Das war, fand ich ganz furchtbar und ich. Und auch, dass der war 42 Jahre alt und den haben ein paar Jugendliche wegen ein paar Mark umgebracht. Mhm. Das fand ich, das war, also das werde ich auch nie vergessen. Das war auch so eine einmalige Sache, die ich so mal erlebt habe in der Richtung, dass ich sowas geträumt habe, einen Mord geträumt habe oder so. Ne? Also es gibt ja manchmal, das hört man ja, Menschen mit einer solchen Begabung, wie man das nennen mag, dass die schlimme Dinge vorher träumen. War das bei dir dann wirklich, wie du es gerade gesagt hast, nur das eine Mal? Ja, ich habe andere Dinge schon erlebt, die sehr, wie soll ich sagen, dubios waren oder wo ich mir schon Gedanken gemacht habe, wie das sein konnte oder so. Aber das sind so andere Sachen. Mhm. Also das Interessante hieran ist ja, dass du offensichtlich dann exakt das geträumt hast, was dann in der Realität passiert ist. Ja. Das war auch der gleiche, es ist auch an diesem Ort passiert, ja, den du geträumt hast. Ja, das ist genau auf diesem Platz passiert. Mhm. Und das stand ja auch genauso in der Zeitung und wie alt der Mann war und das passte alles ganz genau. Mhm. Der hat komischerweise ganz in der Nähe gewohnt, aber ich habe diesen Mann nie gesehen vorher, nie. Kanntest du meine Altersgruppe damals, ich war ja Mitte 20 oder so. Ja, lass uns mal so stehen. Du hast es, Gott sei Dank, es hat sich sowas nicht nochmal in so gravierend wiederholt. Nein, andere Dinge. Also aber nicht jetzt, dass ich einen Mord geträumt habe. Ja, aber das begleitet dich dann ja offensichtlich auch so viele Jahre, dass du dich daran jetzt erinnert gefühlt hast. Ne? Mhm. Ja. Liebe Gabi, danke für den Anruf, für die Geschichte. Alles Gute wünsche ich dir. Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. So, meine Lieben, unser Thema heißt übernatürlich. Und wenn ihr irgendetwas Übernatürliches schon erlebt habt, aus welchem Bereich auch immer, Hellsehen, Telepathie, Geistererscheinungen, Spukgeschichten oder Magie, Spontanheilungen, was auch immer, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Peter. Peter ist 47. Hallo Peter. Hallo Jürgen, guten Morgen. Peter, was hast du erlebt? Bei mir geht es höchstwahrscheinlich um eine Geistererscheinung. Ja? Ich habe sehr wahrscheinlich einen Geist fotografiert. Ach. Ja. Wann war das? Das war vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, am 9. Oktober 2009. Und wo? Auf Sizilien, in den Katakomben der Kapuziner. Oh, das klingt ja schon gleich gruselig. Ja, viele Mumien da. Viele Mumien da? Viele Mumien, ungefähr 1200, so ganz genau weiß man das nicht. Da gehen die Angaben auseinander von 8000 bis 1200. Aber, und diese Mumien lagern in diesen Katakomben? Lagern in den Katakomben, die stehen da, die sitzen da, hängen an den Wänden. Wie sitzen da? Wie sitzen die da? Die sitzen, die kann man sehen? Kann man sehen. Also die liegen nicht in Särgen, sondern die kann man richtig teilweise sehen? Teilweise in Särgen oder aber auch an die Wand gehangen, mit Draht aufgehangen an den Wänden, hinter Kisten gestellt. Ja, Das sind echte Mumien? Echte Mumien, echte Menschen. Das waren ehemals Mönche? Waren ehemals Mönche, Priester, Bischöfe, aber auch sogenannte Palermitaner. Das sind die Einwohner von Palermo, die werden Palermitaner genannt, die zur Oberschicht gehörten, viel Geld hatten und sich da so einen Platz in den Katakomben erkaufen konnten. Und warum hat man das gemacht? Warum hat man diese Menschen dort als Mumien ausgestellt? Das war mehr ein Zufall. Die Mönche damals, die Kapuziner, die hatten ihre Toten unten in der Gruft bestattet. Mhm. Und irgendwann ist die Gruft zu klein geworden. Mhm. Dann hat man eine neue Gruft ausgehoben, eine größere, und wollte nun die inzwischen, die da beerdigt waren oder gelagert waren, in die größere Gruft überführen. Mhm. Und da haben die dann festgestellt, dass die aufgrund der Gegebenheiten nicht verwest sind, sondern mumifiziert sind. Ich verstehe, man hat es gar nicht darauf angelegt, dass das Mumien werden, sondern die sind durch Zufall Mumien geworden. Weil Tuffstein da auf Sizilien, das hat die Körperflüssigkeit ausgesaugt und das hat sich dann auch rumgesprochen. Und da kann man so als Tourist jetzt ganz einfach rumlaufen in diesen Katakomben? Reingehen, das kostet aktuell 3 Euro Eintritt. Nur ist er noch günstig. Das ist ja günstig. so billig sieht man nicht so schnell Mumien, also so viele vor allen Dingen nicht. Also es ist generell schon mal ein wahrscheinlich bedrückender und gruseliger Ort. Kann man so sagen, ja. Man sieht die Gesichter dieser Toten. Von Angesicht zu Angesicht, da ist auch groß keine Absperrung oder sowas dazwischen. Wenn du die anfassen möchtest, man soll es nicht, man darf es nicht, man könnte es. Und sag's nochmal, ich war gerade so erstaunt am Anfang, die Zahl, wie viel annähernd findet man dort? Also die Angaben im Internet, die schwanken zwischen 8.000 und 1.200. Ist ja unfassbar. 1.200 ist wohl das Realistischere. Und die hängen auch an der Wand? Die hängen an der Wand. Warum hat man die in die Wand gehängt? Ich denke mal, weil der Platz irgendwann mal zu eng wurde, um das alles irgendwie so an die am Fußboden hinzustellen oder so. Wie riecht es dort? Überhaupt gar nicht. Gar nicht? Nein, gar nicht. Mhm. Haben die alle die Augen zu? Nein, teilweise sind sie zu, teilweise ist das ja auch alles verwest, teilweise aber auch offen. Aber wenn die Augen offen sind, der Augapfel ist doch verschwunden. Nein, das ist raus. Das heißt, man guckt in so schwarze Löcher rein? Ja, genau. So, und jetzt aber zu unserem Thema. Dort hast du einen Geist fotografiert? Vermute ich. Ich habe unter anderem, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das kleine Mädchen, diese Rosalia Lombardo fotografiert, die in dem Glassarg liegt. Nee, sagt mir nichts. Die gilt als die hübscheste, schönste und besterhaltene Mumie der Welt. Und die liegt auch da in diesen Katakomben? Ja, ist auch schon öfters im Fernsehen darüber berichtet worden. Das ZDF hat da über ein Abenteuerleben schon Berichte gemacht und so. Mhm. Und da habe ich auch das Mädchen in dem Sarg fotografiert. Ja. Eine ganze Serie gemacht von, ich glaube, 7, 8 Fotos waren es. Und auf 2 von diesen Fotos hatte ich neben dem Mädchen im Sarg ein fremdes Gesicht. Das konnte jetzt aber keine Spiegelung oder sowas sein. Ich war alleine da unten, als ich das fotografiert habe. Und da darf man dann alleine sein, das wundert mich auch. Das darfst du, ja. Mhm. Fotografieren und Filmen ist verboten. Das habe ich mit einer Ausnahmegenehmigung gemacht. Ich bin Hobbyfotograf, ich habe mir vorher die Genehmigung geholt. Mhm. Und der Sarg stand zum damaligen Zeitpunkt in einer Kapelle, die da unten drin auch noch vorhanden ist. Ja. Ich kriege gerade hier eine Mitteilung, Peter, von meinen Kollegen aus der Regie. Die schreiben mir, das Foto haben wir. Hast du uns das gemailt? Habe ich euch gemailt. Dann bitte ich doch mal, dass meine Jungs mir das mal reinbringen. Ansonsten, ich habe es auf meiner Webseite extra mal offen. Da ist der Marc, dankeschön. Ich habe es jetzt vor mir liegen. Also ein großer Ausdruck. Also ich sehe im Moment nur einen Sarg. Ja, und wenn du jetzt guckst, von dir aus gesehen links, neben dem Kopf des Mädchens, siehst du ein Gesicht. Und für die Zuschauer, die das jetzt nicht sehen können, die können auf meine Webseite gehen. Ich glaube, das bringt, auch wenn ich das in die Kamera zeige, das bringt nichts. Nee. Man kann aber durchaus den Sarg erkennen hier. Ja. Ne, den Sarg kann man erkennen. Ich kann aber auch wirklich... Foto im Original. Ich kann ehrlich gesagt kein Gesicht erkennen. Ich kann auch kein Gesicht im Sarg erkennen, richtig. Doch, so ein bisschen schon. Doch. Wie so ein Püppchen sieht das aus. Ja, aber jetzt nicht das Mädchen, sondern... Nein. Daneben, ja. Ich taste mich ja gerade erstmal an. Und neben dem toten Gesicht des Mädchens soll irgendwie ein Gesicht sein. Das ist eingerahmt, ja. Nee, beim besten Willen. Ich sehe, kann ich nicht erkennen. Deine Mitarbeiter haben es gesehen, also... Die haben es gesehen. Ja. Aber da musst du aber schon wirklich mit sehr viel Fantasie drauf gucken, um da irgendwas zu sehen. Ja, finde ich eigentlich nicht. Findest du nicht? Ich habe Fotos abends, als ich wieder im Hotel war, auf meiner Digitalkamera mal so durchgeblättert und da ist mir das direkt ins Auge gestochen. Ja, na gut, ich bin jetzt irritiert, weil ich das so nicht sehen kann. Aber du, bist du denn ein Typ, der an solche Dinge glaubt? Nein, ich persönlich nicht. Ich glaubte eigentlich überhaupt gar nicht dran, aber... Als ich das gesehen habe, ich kenne ja die Gegebenheiten da unten in den Katakomben und ich weiß, dass ich alleine war und dass ich hierbei auch keine Spiegelung handeln kann, dass da irgend so eine, ich sag mal, eine Christusfigur aufgehangen ist, was die jetzt in den eingespiegelt hätte, das ist nicht. Da ich das Gesicht nicht richtig erkennen kann, um nicht zu sagen, ich kann es gar nicht erkennen, wie sieht das Gesicht denn aus? Wie sieht es aus? Ja, da haben wir schon Diskussionen drüber geführt. Die einen sagen, es ist ein Männergesicht, andere sagen, es ist ein Frauengesicht. Die einen sagen, es ist wütend, die anderen sagen, es ist sanft. Ich kann es selber so gar nicht so recht beurteilen. Und dieses Gesicht schwebt über dem toten Kind? Ja, direkt daneben. Ja. Ich sage es nochmal für die Leute, die jetzt zuhören. Die können auf meine Webseite gehen. Einfach mal unter die Mumien von Palermo nachgoogeln. Dann kommt ihr auf meine Seite und das Bild, was du da jetzt in der Hand hast, ja, das habe ich ganz unten am Fuß der Seite für heute Abend und auch für morgen noch öffentlich gemacht, weil normalerweise habe ich das nicht offen da drin, weil man wird schnell als Spinner abgestempelt. Verstehe, also die Mumien von Palermo, so findet man das. Einfach die Mumien von Palermo eingeben, dann kommst du schon auf meine So, Seite. Wenn du jetzt generell ein skeptischer Typ bist oder sehr naturwissenschaftlich vielleicht orientiert bist, wie erklärst du dir das denn, wenn du jetzt so fest davon überzeugt bist, dass das eine Erscheinung ist auf dem Foto? Ich bin nicht fest davon überzeugt, ich sage wahrscheinlich. Weil ich habe es, als ich im Hotel gesessen habe, auf dem Bett, habe die Bilder durchgeblättert auf der Digitalkamera, ist mir das direkt ins Auge gestochen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, und das habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesagt, du, ich glaube, ich habe einen Geist fotografiert. War dir das gruselig? Nee. Nein? Nein. Was für ein Gefühl hast du dabei, bei der Vorstellung, du hast etwas Übernatürliches fotografiert? Nichts Besonderes, also mich berührt das irgendwie nicht großartig. Ehrlich nicht? Nein. Nehmen wir mal an, das ist wirklich etwas Übernatürliches, das berührt dich nicht? Ich wäre von Socken, wenn mir sowas passieren würde. Nee, also da mache ich mir... Dann würde sich doch die Frage stellen, nehmen wir mal an, die These stimmt, das ist etwas Übernatürliches. Warum zeigt sich dieses Übernatürliche auf deinem Foto? Ja, das haben wir uns allerdings auch gefragt. Ja. Wenn es ein böses Gesicht ist, dann sagt das Übernatürliche, ich will nicht, dass du das tote Kind fotografierst. Was will das Übernatürliche, wenn es denn so ist, was soll es uns mitteilen? Keine Ahnung. Vielleicht das Kind beschützen oder so, ich weiß es nicht. Ja. Ich bin erstaunt, wie cool du damit umgehst. So, es ist schon 2 Jahre her und ich bin da reingegangen, ich hatte die Genehmigung zum Fotografieren. Ich bin total durchgeschwitzt wieder rausgekommen, also es ist sehr warm da unten drin, zumindest kam es mir so vor. Warst du die ganze Zeit alleine in dieser... Nein, ich war mit meiner Frau und einer guten Freundin, die hört jetzt gerade auch zu, hallo Heide, waren wir da unten drin. Ja. Es waren sonst keine weiteren Touristen da? Nein. Stelle ich mir an sich schon sehr gruselig vor, wenn überall Tote an der Wand hängen, rumliegen oder in Särgen sich befinden, ist das doch an sich schon ein Ort, wo man, keine normale Stimmung hat. Ja gut, das ist nichts für Menschen, die jetzt Schlafstörungen haben oder so. Ja. Nein, aber ich gehe da ganz locker an die Sache ran. Ich bin zum Fotografieren da hingegangen. Also du ziehst jetzt für dich keine Schlüsse aus dieser... Ja, habe ich mir keine großartigen Gedanken darüber gemacht. Warum zeigt sich das? Oder ist es überhaupt eine Geisterfotografie? Also so ganz sicher bist du dir auch nicht. Es könnte auch irgendwas anderes sein, eine andere Erscheinung. Nein, also reingespiegelt haben oder so kann nichts. Also eine andere Erscheinung kann es eigentlich nicht sein. Nee, aber es kann ja eine andere übernatürliche Erscheinung sein. Es muss ja kein Geist sein. Es gibt ja auch dieses Gesicht auf dem Mars, was die Sonne fotografiert hat, verstehst du? Ja, ja. Ne? Sowas kann es ja auch sein. Ich weiß es nicht. Ich sage nicht, es ist ein Geist. Es sieht so aus. Aber es hat dich auf jeden Fall irritiert und du hast keine klare Erklärung dafür. So kann man es ja sagen. Ja, so kann man es sagen. Ja. Ja, sehr interessant, Peter. Vielen Dank. Sag nochmal, wie hießen die Katakomben da? Die Katakomben von Palermo. Die Katakomben von Palermo. Wenn ich mal in der Gegend bin, da muss ich hinfahren, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du kannst auch mal auf meine Seite gucken. Übrigens, du bist mein Facebook-Freund und ich nagel dir das Bild, wenn es dir recht ist, auch an deine Pinnwand. Ja, das kannst du gerne machen. Da sind die Fans, auch. Freuen sich und sind interessiert. Ich komme nämlich gerade nicht mehr auf meine Homepage drauf, der Server ist zusammengebrochen. Ja, mach das mal, das ist interessant. Das interessiert uns alle. Lieber Peter, danke für deinen Anruf und alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. So, das war der Peter. Unser Thema heute Nacht, Übernatürliches. Habt ihr Übernatürliches schon gesehen oder erlebt oder seid ihr übernatürlich begabt? Wenn dem so sei, dann meldet euch unter 0800 220 50 50. Hier ist Carina. Carina ist 37 Jahre alt. Guten Morgen, Carina. Ja, guten Morgen. Hallo, Carina. Eine sehr schöne, klare Leitung. Ich kann dich gut verstehen. Ja, mal nicht übers Handy, gell? Genau. Hast du etwas Übernatürliches erlebt oder kannst du etwas Ungewöhnliches? Nein, können tue ich nichts, aber ich habe da was erlebt. Also Weihnachten 2005 ist meine Ma gestorben an einem Gehirntumor. 14 Tage vorher meine Oma auch an Krebs und es war dann halt so, meine Mutter ist in meinen Armen erstickt. Am Weihnachtstag? Nee, kurz vorher, aber ich sag halt immer Weihnachten 2005, weil das genaue Datum spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Und dann war das so, dass sie halt früher immer gesagt hat, zum einen, sie möchte nie in diese Leichenhalle. Mhm. Okay, in diese Leichenhalle da bei euch im Ort, oder? Ja, genau, die ist aber bei uns direkt auf der Nachbarschaft, weil wir wohnen halt neben einem Friedhof. Und zum anderen hat sie auch immer gesagt, also wenn sie beerdigt wird, dann möchte sie gerne ins Dorf gucken. Die anderen sind alle so bestattet, dass sie einen Stein angucken und meine Ma liegt mit dem Kopf unterm Stein, weil da habe ich halt damals für gesorgt, weil sie das halt früher irgendwann mal, da war sie noch lange gesund, hat sie das halt so. Also was heißt zum Dorf gucken? Die Richtung, wie sie liegt? Genau, richtig. Es heißt ja immer, die Toten werden Richtung Osten beerdigt, also dass sie gern Osten schauen sollen. Und sie schaut aber jetzt gern Süden. Ja. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie war einen Tag oder zwei beerdigt und bei uns zu Hause ist es so, also wir haben ein Zweifamilienhaus, eine Haustüre, ich gehe eine Treppe hoch, habe eine Tür und meine Eltern sind halt gerade ausgegangen, haben eine Tür. Und oben meine Wohnungstür, die war dann ständig offen. Ich habe die zugemacht, sie war wirklich richtig zu. Ich habe da am Türgriff gerüttelt und sie war zu, weil irgendwann fällt das ja einem auf. Und dann achtet man auch bewusst drauf, dass er auch wirklich zu ist. Und das war sie. Ja, dann kommt dann wieder vorbei und sie war offen. Du hattest sie nicht abgeschlossen? Nein, abgeschlossen war sie nicht. Einfach richtig zu im Schloss? Ja, genau. Und ich hatte auch immer das Gefühl, es ist jemand bei mir. Wenn ich mich rumgedreht habe, stand da jemand in der Tür oder ich hatte immer dieses Gefühl, komm mal das. Und ja, ich kann ja von meinem Schlafzimmerfenster aus bis aufs Grab schauen. Ach so. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, Mama, es ist alles gut. Geh du deinen Weg. Lass uns unseren Weg gehen. Und du musst jetzt einfach gehen. Und so geht's ja irgendwie auch nicht weiter. Mama, ich kann so nicht. Weil ich hatte halt immer das Gefühl, sie ist noch bei mir. Das war das Gefühl, dass die Mutter da ist. Ja. Und die Tür war wirklich real auf. Richtig real. Das heißt, da war nicht nur so ein Gefühl von dir, dass jemand da ist, sondern du hast gesehen, dass die Tür aufstand. Genau. Die du zuvor zugemacht hattest. Genau. Und der Knüller war eigentlich da dran. Unser Bestatter ist ein guter Freund von mir, den kenne ich auch schon ewige Zeiten. Und dem habe ich das erzählt, als ich den Sarg bezahlt habe. Und seine Freundin arbeitet auf einer Palliativstation. Er hat gesagt, ach Mensch, Carina, da hast du mal bitte irgendwo, was weiß ich, vergessen, die Tür richtig zuzuklippen oder so. Und das würde ein Luftzug gewesen sein. Oder der hatte halt eine normale Erklärung dafür. Und sie hat dann irgendwann eingelenkt und hat gesagt, du, das stimmt aber so nicht. Was ich so auf der Palliativstation erlebe, das Mädel kann recht haben. Was erlebt sie denn? Also in Palliativstationen, da sind schwerkranke Menschen, die in der Regel nicht mehr heilbar sind und auch meistens bald sterben werden. Genau. Und wir haben aber damals diesen Weg nicht gewählt, weil ich immer gesagt habe, die Mama stirbt zu Hause und ich werde auch immer die Letzte sein, die sie im Arm hat. Das war immer mein großer Wunsch und da bin ich auch sehr dankbar für, dass das so geklappt hat. Ich vergesse, wie oft ist denn die Tür aufgegangen? Oh, das war bestimmt 20 Mal. So oft? Ja. Im Zeitraum von innerhalb wie viel? Innerhalb von, ich sag mal, 3 Tagen. Das ist ja schon sehr gruselig, finde ich. Und so, ich bin dann ich habe die Tür richtig offen oder richtig zu. So angelehnt gibt's bei mir nicht. Weil ich kann das nicht leiden, wenn irgendwo eine Tür ausklappt. Jetzt sagst du... Auf, zu, das mag ich nicht. Du sagst, du kannst von deinem Schlafzimmer aus, ja, kannst du auf das Grab deiner Mutter gucken. Ja. Ist das an sich nicht schon gruselig? Nee. Nee. Das war am Anfang sehr tröstlich. Ich wusste, wo sie ist. So, mittlerweile ist es so, das sind ja nun schon 6 Jahre her, also Weihnachten werden 6 Jahre. Mittlerweile da ist noch ein Garten dazwischen. Die haben da ein Gewächshaus dazwischen gebaut und mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber am Anfang war das für mich sehr schwer zu akzeptieren, dass da jetzt was dazwischen steht. Ach so, das hat dich sogar gestört. Ja. Aber nochmal zurück zur Geschichte. Dann hast du zu dem Grab aus deinem Fenster quasi gesprochen, Mutti, lass uns in Ruhe, ja, geh du deinen Weg. Ja. Und das hat geholfen? Ja. Ach. Ich habe sie ja auch beim Sterben, also es war halt so, wir hatten einen Kampf, sie ist in der 5. Nacht gestorben, 4 Tage, 5 Nächte. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit bei ihr gesessen. Ich war eigentlich fix und fertig. Und dann haben mich mein Vater und meine Patentante haben mich dann zwischendurch mal ins Bett geschickt und haben gesagt, Mensch Carina, du musst doch mal schlafen. Und dann habe ich 2 Stunden geschlafen, bin aber dann halt wieder wach geworden, weil meine Pate hochkam und sagte, du, deine Mama wird jetzt langsam ruhiger. Und dann bin ich runter und die hatte vorher auch die Augen nur so halb offen und hat auch eigentlich nur immer links, rechts geschaut, so wie die zwei mir das beschrieben haben. Und als ich dann runter bin, ich habe dann halt mit meiner fröhlichen Stimme dann gesagt, hey Mama, bin wieder da, dein Kleines ist wieder da und jetzt nehme ich dich erstmal in den Arm. Mensch, ich habe dir heute Abend noch gar nicht deine Losungen vorgelesen. Also von der Herrnhuder Gemeinde gibt's ja da so für jeden Tag Losungen. Das hat sie halt immer früher gelesen. Mhm. Und das habe ich dann halt auch immer weitergemacht und habe das dann für sie vorgelesen. So Bibelstellen. Genau. Mhm. Und dann haben wir dann gebetet und dann hat ihre linke Hand und meine rechte Hand haben wir dann gefaltet zum Gebet, weil die rechte war ja schon gelähmt, die rechte Seite. Mhm. Und ich hatte dann meine linke Hand an ihrem Kopf und dann haben wir nochmal das Vaterunser gebetet. Mhm. Und dann habe ich ihr halt dann gesagt, Mensch Mama, deine Engel sind jetzt alle da. Guck mal, ich halte dich hier zwar an der Hand ganz fest und habe sie dann auch in der Hand wirklich festgedrückt, aber ich lasse dich jetzt los. Mama, geh mit denen. Die haben ganz viel Liebe für dich und die nehmen dich mit. Und da, wo du hingehst, da geht's dir viel besser. Für uns ist gesorgt. Ich kümmere mich um Papa, ich kümmere mich um die anderen alle. Und es ist alles gut. Ich habe sie zweimal weggeschickt. Und dann habe ich mich, nachdem die Tür dann zu war und es wieder aufging, habe ich mich so aufgeregt, dass ich das zweimal gemacht habe. Ich hätte sie ja noch bei mir behalten können. Ja, ich wundere mich, dass du das so gesagt hast, JSG, also als die Mutter sich im Sterbeprozess befand, dass du das so, dass du so viel Kraft hattest zu sagen, jetzt geh, da sind die Engel und... Ich weiß nicht, wo ich das in dem Moment hergeholt habe. Sie sagt, ich habe das noch nie vorher erlebt oder darüber auch keine Bücher oder sowas gelesen. Mhm. Das war einfach in dem Moment in mir drin. Du sagst dir, sie ist erstickt. Ja. In deinen Armen. Sie hatte Lungenkrebs? Nee, die hatte einen Gehirntumor und irgendwann hat der Tumor so auf das Atemzentrum gedrückt, dass einfach gesagt, das Gehirn einfach der Lunge nicht mehr sagen konnte, ey Lunge, hust mal deinen Schleim hoch und schluck mal durch die Speiseröhre runter. Das heißt, und dann sie hat die Folge laufen. Das heißt, ach so. Und dann kam dann halt der Schleim hinterher, ja. Das heißt, sie hat einen sehr schweren Tod gehabt? Das hat mir der Arzt anders erklärt. Der Tod war nur für uns schwer. Mhm. Weil man muss sich das so vorstellen, dass nicht, als wenn einem der Hals zugedrückt wird und man kriegt mit einem Mal keine Luft mehr, sondern der Patient kriegt dann so ein Gefühl, als hätte er Drogen genommen. Mhm. Weil dieser Sauerstoffgehalt im Blut, der sinkt ja ganz langsam. Verstehe. Man kann ja wahrscheinlich schon sagen, dass es deiner Mutter schwer gefallen ist, zu gehen. Ja. Das kann man sagen. Und daher, so deutest du es auch, ist sie dann noch als Geist, als Seele, als was auch immer, wie man das nennen mag, bei dir im Haus geblieben. Ja. Glaubst du wirklich, dass es real, nennen wir es mal, die Seele deiner Mutter war? Oder glaubst du, dass das alles von dir ausgegangen ist? Ich glaube, dass das ganz real war, weil ich hatte in 2008 eine ganz schwere Lungenentzündung. Und komischerweise, ich meine, okay, das kann man natürlich auch mit dem Fieber jetzt irgendwie in Verbindung bringen, aber das war mir so, als wenn sie am Bett sitzt und mir die Hand streichelt. Mhm. Du glaubst daran, dass deine Mutter weiterlebt? Ja. Und ich habe keine Angst vorm Sterben. Weil schlimmer als das, was wir erlebt haben, kann es nicht sein. Wie meinst du, was wir erlebt haben? Du meinst, was du mit deiner Mutter erlebt hast? Ja. Du Weil glaubst, es ist ja, viele Leute sagen ja, ich habe so Angst vorm Sterben oder vom Todsein oder dann ist mir weg oder so. Das kann ich nicht behaupten. Weil, du glaubst doch, dass du deine Mutter so, wie du sie hier erlebt hast, wiedersehen wirst. Ja. Wieder erleben wirst. Ja. Glaubst du, dass du sie in dem Körper auch wiedersehen wirst? Nein, aber das Gefühl wird da sein. Mhm. Also ich denke mir mal, wenn ich irgendwann mal da oben ankomme, wenn ich dann da hochkomme, dann wird das so sein, dass mich da jemand in den Arm nimmt und ich werde merken, das sind die Arme meiner Mama. Hast du das, bevor deine Mutter gestorben ist, auch alles so schon so geglaubt? Nein. Nein. Ich konnte auch nie was also für mich war immer dieses Wort heilig nur ein Wort. Heilig. Ja, und jetzt ist das für mich aber ein Begriff von einem Gefühl, weil der Moment, nachdem meine Mama aufgehört hat zu atmen, da hat sie dann noch einen kleinen Moment und dann setzt halt diese Schnappatmung ein. Mhm. Und das geht dann noch so dreimal, hört sich ganz laut an wie so ein Hickser. Und ich habe mich beim ersten Mal unheimlich erschrocken. Und dann danach ist ja dann wirklich Schluss. Mhm. Und diese Ruhe, die dann eingetreten ist, das war heilig. Mhm. Also ich habe jetzt zu dem Wort auch ein wirkliches Gefühl und einen wirklichen Begriff. Mhm. Für mich ist das nicht einfach nur 6 Buchstaben, sondern ich kann da wirklich was mit verbinden. Ich danke dir für die eindrucksvollen Schilderungen, Carina. Vielen Dank. Gerne. Ich finde das toll, dass du halt auch so eine entspannte so ein entspanntes Verhältnis zum Sterben und zum Tod hast, was deine Person anbelangt, aufgrund dessen, was du erlebt hast. Ist vielleicht aber auch nicht immer sehr unheimlich sehr gut. Weil es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da war dieses Nicht-Vorhandensein, diese Angst, fast mit ausschlaggebend dafür, dass ich vielleicht jetzt schon gar nicht mehr hier wäre. Ach so. Das vertiefen wir mal jetzt nicht, das ist eine neue Geschichte. Genau, so sieht's aus. Aber da haben wir zwar uns schon mal in 2007 drüber unterhalten. Na gut, liebe Carina, alles Gute wünsche ich dir und danke für deinen Anruf. Ja, ebenso und eine gute Nacht. Dankeschön, tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Nacht heißt übernatürlich. Und wenn ihr etwas Übernatürliches erlebt oder gesehen habt oder eine Begabung diesbezüglich habt, dann meldet euch. 0800 220 5050. Hier ist Walter. Walter ist 46. Guten Morgen, Walter. Ja, ich grüße dich. Hallo, Walter. Lieber Domian. Hallo, und ich freue mich, dass ihr mal dieses Thema übernatürlich oder ja, Dinge, die man eben nicht erklären kann, gewählt habt. Mhm. Kommt ja immer wieder bei uns vor, haben wir auch schon öfters mal als Hauptthema gemacht, aber es ist natürlich ein Thema, was immer wieder aktuell ist und was die Leute interessiert. Ja, spannend einfach. Ja. Was hast du erlebt? Also ich selbst arbeite mit Engeln. Mit Engeln? Ja. Du arbeitest mit Engeln? Ja, ich arbeite mit Engeln. Wie kann man mit Kontakt Engeln? Zu Engeln, zu sehr vielen sogar mittlerweile. Aber meine Hauptengel, sage ich jetzt mal, sind Erzengel Michael und Erzengel Raphael. Ich muss gleich mal was ganz die mich auch in die Engelheilung eingeführt haben. In die Engelheilung? Mhm. Ich muss gleich mal was ganz Profanes fragen. Sind Engel Mädchen oder sind Engel Jungen? Das habe ich nie gefragt. Du wirst es nicht glauben, aber das habe ich niemals gefragt. Ich wollte das gar nicht wissen. Ich glaube, Engel sind geschlechtslos, ne? Engel sind einfach fantastisch. Engel sind wunderbare Wesen. Sie helfen uns wirklich, wo sie nur können. Und so, jetzt klär uns mal auf, wie du auf den, ich sag's, meins nicht despektierlich, wie du auf diesen Trip gekommen bist. Wie ich auf diesen Trip gekommen bin. Ich habe früher nie an Engel geglaubt. Ich bin evangelisch aufgewachsen, ganz normal in die Kirche gegangen, habe dann aber auch gespürt, dass ich, wenn ich eine Predigt höre, auch mit Jesus Christus über diese Predigt sprechen kann. Also ich konnte es schon immer mit Jesus Christus sprechen. Ich war vielleicht auch da schon immer ein Medium der geistigen Welt. Mhm. Und das hat sich dann fortgesetzt. Ich war dann zwar auch öfter mal vollkommen weg vom Glauben, aber immer, wenn mir es richtig dreckig ging, dann kam ich wieder zurück. Was ja auch oft nahe liegt, dass man dann wieder Hilfe sucht. Richtig, richtig. Aber so, wie kam es jetzt nicht so, dass ich Hilfe gesucht habe, sondern auf ganz seltsame Zufälle kam es dann immer wieder dazu, dass ich in Gott die Hilfe bekommen habe. Interessanter finde ich immer, wenn Leute zu einem Glauben finden, wenn es ihnen gut geht. Das, das andere ist immer so leicht erklärbar. Aber komm jetzt mal zu den Engeln. Wie alt warst du und was geschah, dass plötzlich dir die Engel sichtbar wurden für dich? Also das ist ja, du musst dir ja so vorstellen, das ist ja ein Prozess. Wenn der Mensch oder die Seele dahin geführt werden soll, dass sie eben in ihrem Leben ein spirituelles Wachstum durchlebt, sage ich jetzt mal, dann machen die da oben alles, damit der Mensch auch dahin kommt. Und ich habe 2005 angefangen mit Reiki. Das hab dann, wie können wir es erklären? Reiki ist eine fernöstliche Heilmethode. Genau. Das Usui-Reiki, das ist eigentlich das gängige und das einzig göttliche wohl. Wann kamen die Engel ins Spiel? Die Engel sagen. Und dann kamen zum 40. Geburtstag sozusagen, kamen die Engel zu mir. Was heißt das? Ich habe vorher nur von Engeln gelesen in der Bibel und ich habe viele, viele Bilder gesehen und okay, mir aber alles so suspekt. Und was heißt, die Engel kamen zu dir? Siehst du die Engel real? Ich sehe die Engel nicht, aber ich kann mit ihnen reden. Redest du mit denen? Redest wie du ich mit dir reden kann? In also Deutsch ich höre redest über du? Das rechte Ohr. Du redest mit denen Deutsch? Ja, richtig. Und du hörst die auch real in alle Sprachen, Domian. Gott spricht alle Sprachen. Okay, und ich du redest mit denen. Kann mit ihnen Deutsch reden. Okay, ja. Und du hörst die real in deinem Ohr oder nimmst richtig. Du hörst sie wirklich real? Ich höre die real in meinem Ohr. Haben die hohe Stimmen oder tiefe Stimmen? du musst dir das mehr so vorstellen als innere Sprache. Also hörst du es doch Gedanken, nicht. Die von mir Moment, ausgehen, ich muss immer gleich unterbrechen, sonst verstehen wir es nicht. Also doch eine Art innere Sprache. Du hörst es innere nicht. Innere Sprache. Du hörst es ja, nicht real. Ich höre sie. Und vor allen Dingen, wenn sie sprechen, dann spüre ich einen ganz komischen Windhauch an meinem Ohr. Einen realen Windhauch. Ja, aber das geht sicherlich sehr, sehr vielen so, die mich jetzt hören, die eben auch Engelmedien sind. Also wie die Engel aussehen, kannst du nicht sagen. Wie die Engel aussehen, kann ich auch sagen. Aber du siehst sie doch nicht. Teilweise bis über 3 Meter hoch. Aber du siehst sie doch nicht. Nein, aber ich kann mir ja von ihnen beschreiben lassen, ach so, wie sie aussehen. Und das habe ich ja schon öfter getan. 3 Meter hohe Engel? Mhm. Wow. Und auch manchmal bis 4,60 Meter hoch. 4,60 Meter? Aber auch gleichzeitig, ja, aber auch gleichzeitig können sie wirklich stecknadelkopf groß sein. Also sie können sich wirklich in alle möglichen, ja, auch Blutgefäße oder sowas reinstecken. Wo leben Engel? Puh, das habe ich auch nie gefragt, wo sie genau leben. Du fragst nicht, ob sie Junge oder Mädchen sind, du fragst nicht, wo sie leben. Weißt du, das ist mir auch überhaupt nicht so wichtig. Ich habe mir auch überhaupt noch nie ein Bild gemacht von Gott oder von Jesus Christus. Ich spüre einfach nur ihre Energie und ich spüre einfach, wie heilsam diese Energie für andere Menschen ist. Hast du sie mal gefragt, ich frage jetzt mal so profan, wie entstehen Engel? Woher kommen die? Werden die geboren? Woher kommen die? Die sind geboren, das würde jetzt wirklich zu weit führen. Oder waren das mal Menschen? Sind außerhalb unseres Sonnensystems geboren und ich bin wirklich da als Forscher hinter auf dem Gebiet. Und außerhalb unseres Sonnensystems, aber wirklich aber sehr, sehr vieles über Engel rauszufinden. Aber das würde wirklich zu weit führen. Dann okay, wir aber du kannst nicht sagen. Okay, du kannst aber nicht sagen. Über Engel nur noch reden. Du kannst aber nicht sagen, ob das mal Menschen waren. Das kannst du nicht sagen. Ich kann sie fragen. Ich habe sie noch nie gefragt. Also wie gesagt, es gibt Dinge, die habe ich noch nie gefragt und die sagen auch nichts von selbst. Und wenn hast du sie mal gefragt? Hast du sie mal gefragt, was ist der Sinn des Lebens? Sie sagen, der Sinn des Lebens ist, Körper, Geist und Seele in Einklang zu halten. Ja, ist so ein Spruch. Wenn du Körper, Geist und Seele in Einklang halten kannst. Ja. Und ist so nichts Neues. Sagen wir mal, ist nichts Neues. Ja, aber du musst versuchen, in dieser, also wenn du das Körper, Geist und Seele als Dreieck hast, ja, diese Seitenhalbierenden, diesen Schnittpunkt dieser Seitenhalbierenden, in diesen, den nennen die Engel Paradiespunkt. Ist mir jetzt zu und abstrakt. In diesem ist Paradiespunkt ist so abstrakt. Jeden Tag zu leben, das ist nicht einfach. Ja, okay. Und da okay. musst du unwahrscheinlich viel über deinen Körper wissen, über deinen Geist, über deine Seele wissen. Du sagst, dass du auch mit Jesus sprechen kannst. Ja, absolut. Er ist mein geistiger Führer. Das sagen natürlich viele Gläubigen. Ja. Ne? Also ist es für dich etwas Besonderes, dass du mit ihm persönlich... Nein, für mich ist es ganz normal, weil ich es eben einfach auch nicht anders kenne. Und weil Jesus wirklich mein bester Freund ist. Und ich habe eben auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit ihm zusammen. Frag doch die Engel mal, oder vielleicht hast du sie schon gefragt, warum gibt es den Tod? Weil das Leben ohne Tod nicht sinnvoll wäre. Hm. Denn es muss einen Anfang und ein Ende geben. Dann frag die Engel, warum es Leid und Elend gibt. Soll ich sie jetzt mal fragen? Wenn du das kannst, sehr gerne. Wenn ja, das jetzt klar. Geht. Bitte. Ich frag sie jetzt, warum es Leid und Elend gibt auf der Welt. Sind die Engel bei dir im Moment? Ja, natürlich. Wie spannend, wie spannend. Erzengel Michael, bist du da? Jetzt sagt er ja. Ich bin hier. Erzengel Michael, der Domian, der möchte wissen, warum es Leid und Elend gibt auf der Welt. Mir wird ganz anders. Es gibt nicht nur Leid und Elend. Es gibt auch Gewalt und Hass und Zwietracht unter den Menschen. Ja. Aber dies ist nicht Gottes Wille, sondern von finsteren Kräften herbeigeführt. Ist Gott allmächtig? Frag ihn. Gott ist allmächtig, ja. Warum tut er nichts dagegen? Gott ist allmächtig, aber du musst dir Folgendes vorstellen, Domian. Gott ist gut und böse gleichzeitig. Gott ist alles. In allem ist Gott. Auch in auch in der Umkehr des einen. Also Gott ist arm und reich, Gott ist weise und dumm. Also es ist in allem ist Gott. Und Gott kann nicht unterscheiden zwischen Gut und Böse. Kann man sich natürlich gut rausreden. Nein, nein, das hat mit Rausreden überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach so. Wo wir den direkten Kontakt jetzt zum Erzengel Gabriel haben, mir wird ja ganz, ganz flau bei der Vorstellung. Das war Erzengel Michael. Michael, Entschuldigung. Aber interessant, dass du Gabriel sagst. sehr interessant, dass du Gabriel sagst. Was sagt der Erzengel denn dazu, dass es auf der Welt so etwas wie Kriege und Holocaust gab und gibt? Er sagt dazu, dass es nicht Gottes Wille war, sondern dass, wie gesagt, finstere Kräfte, nenn es Satan, nenn es eben einfach die Kräfte, die die Liebe unter den Menschen verhindern wollten die ganze Zeit, dass die gewütet haben und dass die Menschen Herzen kalt gemacht haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel jahrelang dafür gekämpft und mache das jeden Tag aufs Neue, die Liebe unter den Menschen herbeizuführen. Mit sehr, sehr löblich. Hilfe der Engel. Können die Engel die Zukunft vorhersagen? Ja. Die Engel können sehr gut die Zukunft vorhersagen. Wie kommen wir denn, frag doch mal den Erzengel, wie wir durch die Finanzkrise kommen. Michael. Oder wer kann mir sagen, wie wir durch die Finanzkrise kommen? Oder fangen wir an, gibt es den Euro noch in zwei Jahren? Er sagt, es ist nicht die Frage, wie die Menschen durch die Finanzkrise kommen. Alles Lieblose wird fallen und also muss auch der Euro fallen. Oh. Denn er ist nichts anderes als eine lieblose Währung. Oh. Also kommt die D-Mark wieder? Nein, es wird was ganz anderes kommen. Bleibt Angela... Es wird eine, und da gibt es ja schon Bestrebungen, es wird wohl eine weltweite Währung der Liebe geben. Bleibt so haben mir die Engel das damals auch gesagt. Bleibt nach 2013 Angela Merkel Bundeskanzlerin? Ich muss es jetzt wissen, das ist eine Chance. Du bist gut, Domian. Frag sie bitte. Bleibt Angela Merkel Bundeskanzlerin? Erzengel Michael. Michael, bleibt Angela Merkel Bundeskanzlerin in Deutschland? Michael sagt hier, es wird in Deutschland zu Revolutionen und Unruhen kommen. Ich sehe schon den Reichstag brennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber das sagt er hier. Mann, da soll er mal ein bisschen was dagegen unternehmen. So liebt Gott euch, dass er den Reichstag anzünden. Dass er endlich Korruption und Lieblosigkeit beendet. Also auch in der Politik. Ja. Ich muss noch was fragen. Ich möchte noch eine Frage zu Michael Jackson stellen. Ja. Hat Michael Jackson Selbstmord begangen oder ist der Arzt schuld? Du, Domian, das hab ich mich auch schon gefragt. Frag bitte den Erzengel. Und da ich eben auch die Möglichkeit habe, mit verstorbenen Persönlichkeiten zu reden, habe ich also auch demnächst vor, mit Michael Jackson mal zu reden darüber. Aber frag doch mal den Erzengel, wo er schon gerade da ist. Michael? Michael, bist du noch da? Ja, ich bin noch hier. Michael Jackson, du kennst ihn. Ja, ich kenne ihn. Hat er wirklich Selbstmord begangen? Ja, Er hat... So, jetzt wissen wir das. Tablette, er hat eine Tablette genommen. Okay, jetzt wissen wir darüber. Seinen Atem ausgehaucht hat. Ja. Er wollte nicht mehr leben. Unter denen weilen, die ihn niemals verstanden haben. So. Schöne Grüße an den Erzengel. Ich bedanke mich für die Auskünfte. Ich Sonne und Mond sind meine Zeugen. Okay, ist schon gut. Wir wissen Bescheid. Also noch ausführlicher brauchen wir es nicht. Danke, Walter. Michael. Danke. Walter. Ja. Ich könnte mit dir stundenlang noch reden und wir könnten die ganze... Ja, das wäre sehr schön, Domian. Das wäre wirklich sehr schön. Mhm. Ich habe einen direkten Kontakt zum Erzengel gehabt. Ja. Sensationell. Richtig. Danke dir für deinen Anruf. Ja, bitteschön, Domian. Und wünsche dir alles Gute und grüße alle Engel, die du kennst. Ich wollte dir eigentlich noch was anderes erzählen, dass ich eben einfach auch mit Engeln heile und dass ich ganz, ganz viele Menschen... die ich in deinen Sendungen schon gehört habe, dass ich denen sehr, sehr gerne helfen würde und zwar auch sehr, sehr gerne kostenlos, weil ich einfach von diesen Schicksalen sehr berührt bin. Diese Frau zum Beispiel mit dem Mittelfuß damals oder denn ich weiß, ich kann... Ich habe jetzt die Message verstanden, Walter. Weil, entschuldige, ich kann alleine, wenn ich mit meinem Finger durch die Luft gehe, kann ich ihren Mittelfuß heilen. Gut, Walter, jetzt beenden wir es, weil uns die Zeit wirklich kolossal davon rennt, aber es war hochinteressant mit dir. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen lieben Dank. Die Engel schauen deine Sendung selbst auch sehr, sehr gerne. Das freut mich sehr. Ja. Alles Gute, lieber Walter. Tschüss. Ciao. Alles Liebe. Tschüss. Ihr Lieben, ich muss jetzt was zu euch sagen. Bitte, keine Anfragen zu Kontaktaufnahmen zu Leuten, die jetzt heute in der Sendung waren. Das machen wir sonst gerne. Aber bei dieser Thematik bricht unsere ganze Verwaltung zusammen. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es wirklich nicht. Wir können keine Kontakte herstellen. Ihr müsst versuchen, irgendwie anders mit den Leuten in Kontakt zu kommen. So auch zu Walter. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt viele sagen, naja, wir wollen Walter kennenlernen. Wir überlegen mal vielleicht, wie wir es irgendwie ein bisschen praktischer machen können. Aber nicht über Anrufen und nicht über Mails. Das schaffen wir einfach nicht. Ich bitte sehr um Verständnis. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen erholen von der ganzen Aufregung. Also ich bin ja schon mal beruhigt, dass Michael Jackson nicht umgebracht wurde. Angela Merkel wird es nicht so gefreut haben, was wir hier gehört haben gerade, aber naja. Übrigens an der Stelle, um mal vielleicht eine kurze Luftholpause zu holen, möchte ich euch nochmal auf Nachtlager hinweisen. Nachtlager, www.nachtlager.de, unsere sehr, sehr toll gepflegte, oder die sehr, sehr toll gepflegte Fanseite von unserer Sendung hier, www.nachtlager.de. Erzengel Michael und Gabriel. So, das Thema heißt übernatürlich und ich möchte weiter gerne mit euch über übernatürliche Sachen sprechen. Mensch, ich sehe schon, wir haben 10:50. Heute könnten wir ja gut mal 2 Stunden machen, aber das geht leider nicht. So, wenn ihr gerne mit mir weiterreden wollt über das Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer reinzuschreiben. Ah, jetzt sehe ich hier einen Namen. Ich sehe den Namen Volker Anding. Hallo Volker. Hallo. Volker Anding, das muss ich mal kurz erklären, das wusste ich jetzt, dass du hier auftauchen würdest in der Sendung, du hattest uns ja geschrieben, du bist quasi ein Kollege, du bist Dokumentarfilmer und hast für Arte unter anderem schon einen ganzen Themenabend zum Thema Geister und übernatürliche Erscheinungen bestritten. Genau, also über Geister und Spuk habe ich über Geister und Spuk 2 Themenabende gemacht. Du bist quasi in der Materie sehr eingearbeitet und ein Fachmann und kannst uns vielleicht so ein bisschen einordnende Auskunft geben. Ja, ich kann vielleicht ganz pragmatisch von der wissenschaftlichen Seite her das Spukmodell erklären. Gerne. Das also erstmal, ich bin, um über mich was zu sagen, ich bin also kein Esoteriker, ich bin Skeptiker und mein Motto ist, nichts glauben, aber alles für möglich halten. Ja. Die Wissenschaft, also der Jahrhunderte, zeigt eigentlich, dass es eine gute Haltung ist, weil vor 200 Jahren lief man Gefahr, als Hexe verbrannt zu werden, wenn man sagt, es fallen Steine vom Himmel. Ne? Mhm. Und jetzt weiß, kennt jeder Meteoriten. Genau, ganz genau. Also, das Spukmodell ist folgendermaßen. Spuk ist sowas wie Psychosomatik. Also so, wenn jemand... Ich unterbreche dich mal eben. Ja? Ich hatte mal einen Fall hier in der Sendung, da erzählte ein Anrufer, dass eine Vase durchs Zimmer geflogen ist, ohne sein Dazutun. Was steckt dahinter? Ja, ich habe ja ein Porträt gemacht über diesen Walter von Lucadou, der diese parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg hat. Ja. Und der ist Physiker und hat irgendwann hat er da was drüber gehört und hat gedacht, das müssen Physiker interessieren, wenn solche Sachen passieren. Und hat seit 20 Jahren ist er sozusagen Spukforscher. Und sein Modell hat sich im Prinzip bewährt. Das heißt also... Wie erklärt er das? Bitte? Wie erklärt er sowas? Ja, also diese... Was da genau man hat natürlich noch sehr viele Fragen, aber das Wichtige ist, wenn jemand einen Spuk hat, dann will der den ja loswerden und die Leute leiden. Ne? Mhm. Die sind also fertig mit den Nerven, wenn irgendwelche Sachen durch die Gegend geflogen sind, das Regal umgefallen ist, Fenster sind kaputt, manchmal sieht es wirklich aus, als wenn jemand geschossen hätte. Und dann kommt er zu ganz schockierten Menschen und die erzählen dann, was passiert ist. Und sobald er es schafft, den Leuten zu sagen, versuchen sie doch einfach mal, das wie ein Traum zu sehen, wenn der Traum, es gibt ja auch Träume, die einem sowas sagen wollen, wenn das was wäre, was ihnen was sagen soll, was könnte das dann sein? Wenn die dann also aufhören, das nach außen zu kehren und zu sagen, das waren irgendwelche Poltergeister, wenn die anfangen, über ihre Probleme nachzudenken, dann hört der Spuk auf. Machen wir es konkret. Welche Kraft lässt die Blumenvase durch das... Ja, wenn man das wüsste, wäre Nobelpreis fällig. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Aber es gibt eben wenn man an dieses Modell arbeitet, auch mit der Quantenphysik. Es ist also nicht unmöglich, dass Dinge durch die Gegend fliegen. Und auch wenn man diese Energien im Moment noch nicht so benennen kann. Ich frage mal so, könnte es sein, dass ich selbst durch irgendeine Kraft in eine Kraft in einer anderen Dimension vielleicht aktiviere durch irgendetwas in mir und dadurch fliegt ein Gegenstand durch die Luft? Ja, also der Betrachter in der Quantenphysik ist ja Teil des Experiments. Und wenn man also ein Problem hat, also das Wichtige, das will ich eben noch kurz loswerden, es gibt Spukpersönlichkeiten. Also ich gehöre nicht dazu, ich bin Allergiker. Ne? Also insofern habe ich Glück oder auch Pech, wie man will. Spukpersönlichkeiten sind ganz robuste Personen, die nicht viel krank werden, gutes Immunsystem haben. Und wenn die ein Problem haben, dann nehmen die das nicht wahr. Und dann kommt es halt von der vierten Dimension. Ne? Dann passiert bei dem in der Wohnung was. Weil das passiert auch meistens, Spuk passiert meistens in der Wohnung. Warum? Weil my home is my castle. Das heißt also, die Wohnung ist ein Teil von uns. Deswegen ist es auch immer in Wohnungen, also in den meisten Fällen. Ja. Das heißt, es ist ein personengebundener Spuk. Das heißt, die These ist, dass man irgendwann, auch vielleicht naturwissenschaftlich, das wird erklären können. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine interessante Aussage. Mhm. Dann würde ich dich gerne noch ein Statement bitten zu dem Thema Engel, was wir gerade so ausführlich gehört haben. Da möchte ich nichts zu sagen. Also weil das ist nicht meine Baustelle und ich möchte da auch nichts zu sagen. Ich bin ja auch kein Psychiater oder kein Psychologe. Ne? Ich bin Filmemacher, der interessiert ist an bestimmten Themen, habe auch so psychologische Themen behandelt, auch über Schlafwandeln habe ich was gemacht und so. Aber dazu möchte ich nichts sagen. Also wir nehmen jetzt mal mit aus dem Gespräch mit dir, dass wenn man das genau anschaut, es die These gibt, dass die Naturwissenschaften irgendwann so weit sein können, dass sie das alles irgendwie einordnen. Und auch noch zu deinem Thema übernatürlich, also für mich sind es Naturphänomene. Ja, Naturphänomene, ne? Das ist nicht außersinnliche Wahrnehmung zum Beispiel ist auch gehört auch zur Natur, das gibt's einfach. Mhm. Ne? Und ich meine, das sind ja auch so Sachen, mir hat's ja selber die Schuhe ausgezogen, als ich auf dieses Thema kam. Ich dachte, naja gut, so Telepathie und alles mögliche, Geisterfotografie. Und dann habe ich gedreht und dann im zweiten Drehblock in der Pause bekam ich zwei Spukfälle, die mir die Schuhe ausgezogen haben. Ne? Und Leute, die den Film gesehen haben, haben gesagt, ich habe es nicht ausgehalten. Ne? Weil wenn das nicht Hollywood ist, dann dann steht man da plötzlich. Ne? Man kann es vielleicht auch so sagen, beispielsweise die Polarlichter im Norden, das war für die Menschen früher auch eine übernatürliche Erscheinung. Genau. Und heute kann man es erklären. Und so ist es vielleicht mit den anderen Phänomenen auch. Und ich meine, wir denken ja immer, die Wissenschaft weiß alles. Dabei wissen die, also weiß ich, 80% nicht. Genau. Ne? Jetzt der neue Nobelpreis in Astronomie zum Beispiel wirft wieder unsere weißen und schwarzen Löcher über den Haufen. Genau, ne? Ganz genau. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ne? Ja, ich habe es gelesen, ja. Ne? Also, das ist wie ein Fußball, der immer schneller wird, wenn man den hochschießt. Ja. Ne? Das ist jetzt die These, dafür kriegt man einen Nobelpreis. Volker, ich danke dir für die kurze, aber sehr interessante Einordnung. Wir haben jetzt noch einen Anrufer oder zwei Anrufer und ja, wünsche dir viel Erfolg bei deiner Arbeit weiter. Okay. Alles Gute, ciao. Tschüss. Und jetzt habe ich den Jens hier. Jens ist 47. Hallo Jens. Hallo. Hallo Jens. Übernatürliches. Ja, ich habe von meiner Mutter Nachricht bekommen. Das heißt also, sie ist verstorben. Und ich habe ein Stück von ihr, das heißt das Sofa, auf dem sie gestorben ist, das habe ich mit zu mir nach Hause genommen. Das was? Ich habe es nicht verstanden. Das Sofa. Das ist Sofa. Auf ein Sofa gestorben, wo sie immer abends gesessen hat oder auch tagsüber. Ja. Das habe ich mit zu mir nach Hause genommen. Wann ist deine Mutter gestorben? Vor 2 Jahren. Ja. Im September. Ja. Und das war einfach so, dass sie mich so ein bisschen, also das heißt, sie hat mich berührt. Das heißt, es war kalt. Und als wenn jemand über den Kopf strich. Und das war aber irgendwie so ein bisschen nervig. Nee, das habe ich also akustisch alles nicht verstanden. Denn nochmal, so. du hast die Leitung ist so ein bisschen verbrummt. Du hast das Sofa mit nach Hause genommen, auf dem deine Mutter gestorben ist. Richtig. Was ist genau jetzt durch das Sofa passiert? Also es ist so gewesen, dass sich ein übler Geruch entwickelt hat. Ein übler Geruch. In meiner Wohnung. Mhm. Ja. Dazu kam, dass ich also so eiskalte Berührung hatte. Das heißt, sie hat mir über den Kopf gestreichelt oder auch mal so im Nacken, so, wenn man so jemanden kitzelt. Mhm. Und das war einfach so, dass mich das irgendwann genervt hat. Und es war so, dass... Das war in deiner Wohnung, aber nicht, wenn du da drauf gesessen hast, auf dem Sofa. Nee, ich habe mich da sowieso nicht aufgesetzt. Warum das hast war du... Das war einfach nur ein Stück, damit ich ein Stück von meiner Mutter hier hatte. Ja, und diese Gefühle hast du in deiner Wohnung gehabt? Ja, natürlich. Mhm. Also es war so, dass sie zu mir gesagt hat, das gehört hier nicht her. Darauf bin ich gestorben, das ist meins. Bring es weg hier. Ach so. Ich will auch von dir, weil also wenn Menschen sterben und man behält Dinge von ihnen, sagen wir mal wichtige Dinge, dann ist das so, als wenn man sie dort festhält. Mhm. Und das wollte meine Mutter nicht. Meine Mutter wollte nicht irgendwie an einem Ort festgehalten werden, sondern sie wollte bei mir oder bei meinem Vater jedenfalls, je nachdem, wo sie gerne hin wollte, hingehen. Du hast die Stimme deiner Mutter gehört, die gesagt hat... Nein, nicht die Stimme meiner Mutter, sondern es war einfach so, dass sie, wie gesagt, durch Berührung... Am Hals, am Kopf und jeden Abend, also das war immer abends, nicht tagsüber, hat sie mir signalisiert, bring dieses Sofa wieder weg. Aber da muss man ja erstmal auf die Idee kommen, dass durch diese Berührung und die Kälte das Signal sein soll. Ja, das hat auch eine Woche gedauert. Mhm. Und dann hast du das Sofa weggebracht? Genau, dann habe ich das zum Sterne gebracht. Und danach war gut? Ja, danach haben diese Berührungen aufgehört, also und auch dieser üble Geruch. Also das war beides weg danach, sofort. Wie erklärst du dir diesen üblen Geruch? Also ich nehme mal an, da sie darauf gestorben ist, war das roch auch so ein bisschen wie tot. Mhm. Also es war ein ganz unangenehmer Geruch. Mhm. Also das war irgendwie so nicht muffig, sondern wirklich irgendwie so, dass man sagt, nee, das will ich nicht hier haben. Mhm. In welchem Raum deiner Wohnung stand denn dieses Sofa? Ich hab eine Einzimmerwohnung. Ach so. Also das stand direkt bei mir. Und warum wolltest du unbedingt dieses Sofa dann mit in deine Einzimmerwohnung nehmen? Weil ich irgendwie nur ein Stück, ich hatte ein halbes Jahr lang meine Mutter nicht gesehen gehabt. Mhm. Weil ich Streit mit meinem Vater hatte. Mhm. Und ich wollte irgendwie ein Stück, weil ich das auch irgendwie so ein bisschen, weil irgendwie eine Stimme zu mir gesagt hat, geh noch mal zu deiner Mutter. Mhm. Und ich habe gesagt, nein. Und kurz danach ist sie auch gestorben. Und es war einfach so, dass ich irgendwie ein Stück von ihr haben wollte, irgendetwas. Mhm. Und mein Vater, der hatte sich so ein Bild ausgesucht und mein Bruder hatte dies. Und naja, und ich habe gedacht, irgendwas muss ich haben. Und da mein Vater irgendwie so diese komplette Wohnzimmereinrichtung gesagt hat, so, die kommt jetzt weg, habe ich dann gesagt, pass mal auf, dieses Zweiersofa nehme ich. Mhm. Da hat Mutti drauf gesessen, das will ich haben. Mhm. Aber das hat ihr nicht gepasst. Weil ich habe auch schon gemerkt, als mein Vater die Sachen weggebracht hat, dass das gut war, weil das wollte sie auch so. Mhm. Weil zum Beispiel die Standuhr, die im Wohnzimmer stand, die lief schon mehrere Jahre nicht. Und als wir diesen Raum neu tapeziert hat, also anfing, ihn neu zu machen, wieder einzuräumen, da fing sie plötzlich an, wieder zu ticken. Mhm. Also mein Vater hatte sie zum Uhrmacher gebracht und keiner konnte sagen, nee, tickt nicht. Ja. Keiner wusste warum. Also das wäre natürlich auch interessant, wie das jetzt für der Parapsychologe erklären würde. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Jens, ich danke dir für deinen Anruf und auch für deine Geschichte. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Tschüss, Jens, ciao. In der Technik, liebe Leute, Patricia Unger. Jetzt wünsche ich euch hoffentlich eine gute und entspannte Nacht. Bis morgen. Freie Themennacht. Bis dann, ciao.